Ländern. Google erlaube Regierungen nach wie vor nicht, Nutzerdaten von Firmenrechnern abzugreifen, so Drummond. Im Bundesrat sind in der letzten Sitzung vor der Sommerpause heute zahlreiche Entscheidungen gefallen. Die Länderkammer gab grünes Licht für die steuerliche Gleichstellung von Homosexuellen. Außerdem ist das neue Punktesystem für Verkehrssünder beschlossene Sache. In Zukunft gibt es je nach Vergehen zwischen 1 und 3 Punkten. Dafür ist der Führerschein schon bei 8 Punkten weg. Außerdem werden Warnwesten in Autos Pflicht. Frankreichs Regierung wehrt sich gegen den Vorwurf, mit Geheimdienstprogrammen die elektronische Kommunikation zu überwachen. Alle Maßnahmen seien durch ein entsprechendes Gesetz geregelt, sagte ein Regierungssprecher. Die Zeitung Le Monde hatte berichtet, in Frankreich gäbe es ein riesiges illegales Big Brother-Programm. Bei der Tour de France hat der slowakische Radfahrer Peter Sagan seine erste Etappe gewonnen. Auf dem 7. Teilstück der Tour setzte er sich im Sprint gegen John Degenkolb aus Erfurt und den Italiener Daniele Benatti durch. Das gelbe Trikot des Gesamtbesten behielt der Südafrikaner Daryl Impey. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von der Tri AG Automobile. Die besten Angebote für sofort verfügbare Renault-Neufahrzeuge in Birkenfeld, Baden-Baden, Bühl und Kittenheim. www.tri.ag. Wie durch ein Wunder keine Staus und keine Blitzer mehr heute Abend, aber Vorsicht bitte auf der A5 Richtung Basel. Zwischen Riegel und Thieningen liegen Plastikteile. Plastikteile. Das ist irgendwie eine nette Umschreibung für den neuen Nissan Micra. Serving up the hottest beats in the mix. Yankees mashup volume 3. A colorless landscape. The future is in peril. What the world needs is a shining hope. Bringing the music back to life. One dance floor at a time. Put the needle on a really unique record album. Here's a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. 1, 2, 3, 4, I'm Der Sommer wird rasant. Voller Action. Sonne, Meer, Strand. She said

come down to the river. Bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, 'cause you have no money. People on the river happy to kill. Big wheel keep on turning. Cow never keep on turning. Lock up the job in the city, working for the man every night and day. I never lost one minute of sleep. Worrying about the way they might have been. Big wheel keep on turning. Primary keep on burning. Alles drin, ha? Avicii, Queen's Liver, der Revival, Tina Turner. Hallo Al, Schuhverkäufer, du bist früh dran. Wie geht's dir heute? Ach, ich sag dir was. Füße und dass wir wieder warmes Wetter haben, sind eine tödliche Kombination. Das kann ich dir nachfühlen. Auf, Al, jetzt geht's los. Also, wer macht mit? Der Bandi-Kampfruf, los! Sorry, komm. Was ist denn? Brothers and sisters! What's going on? El Bandi in the house. Gut drauf. Hitradio Ohr. It's summertime. Baby, I love you, but something is wrong, and I das macht's auch richtig an, ha? Sommerlegionen, yeah! iRadio, iRadio. Serving up the hottest beats. The mix. Ja, ich hoffe, euch geht's auch gut an diesem wunderbaren Wetter. Längen besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. DJ Rapport. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Ja, nachdem die Remixer sind wieder voll in Aktion. Robin Tickie Spezial. Oh yeah. Hier mit Carl Douglas und Ice MC. Vanilla Ice. Und aber noch jede Menge mehr. Hallo, willkommen hier am Freitagabend. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Sexy time. Okay, heute ziemlich früh die doofe Witze-Ecke. Postkarte aus Mallorca. Hallo Elfi, ich habe einen tollen Typen kennengelernt. Wir lieben uns immer zu. Tschüss, deine Christa. PS, entschuldige die verwackelte Schrift. Ja, im Hintergrund My Candy, das hört man sofort aus, ha? Everybody, put your hands up. Haben wir noch einen? Aber sicher. Ein australischer Bauer und ein Bauer aus dem Kinzigtal. Die hatten ja 20 Jahre Brieffreundschaft. Und nach 20 Jahren hat er ihn endlich besucht im Kinzigtal. Haben sie so ein bisschen ausgetauscht, fragt der australische Bauer. Habt ihr auch Kängurus hier? Fragt der Kinzigtäler, der nicht auf dem neuesten Stand war. Was ist denn das? Antwortet der Australier. Ja, das sind Tiere, die auf dem Schwanz sitzen. Da hat der Kinzigtaler überlegt und hat gesagt, ach, die kenne ich, das haben wir auch. Die heiße bei uns Filzleis. Genau so ist es. Liebe Feiergemeinde, heute gibt's eine geile Party. Like the title of the whip, I snap attack, front to back, in this thing called rap. Take it like a shovel, rhyme double on the heavenly number, bang the brakes, turn up the treble, radical mind day and night all the time. 7, 14, 5, divine, maniac, radiac, queen of the game, I'm the lyrical Jesse James. Bring the action. I got that big bang. power, bigger, better, stronger power. Das wird alles drin, ha? Will I am, Snap und so weiter. 19:41 Uhr am Freitagabend. Wir haben Sommer. Hello, baby. Wo ist die Party? I wanna dance with somebody.

Alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr und alle Ladies bis 1 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Heute am Freitag in Aachen. Da, da, da, da, da, da, hey! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, morgen Samstag. Durstlöcher. Mit jede Menge DJs auf zwei Floors. Die Aufhänger, Stefano Noferini und Boris Bretscher. Außerdem Gianni Salpingittis, Kilian Hüsam, Modio, Stephen B., Alexander Zirkel, P.A., Ned O'Neill, Dennis Green und DJ T.A.K. Knistermeister. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Kostenloser Shuttle-Service vom Bahnhof Aachen bis 24 Uhr zum Codex. Dann heute in einer Woche Mini-Rock-Party, 12. Juli Mini-Rock-Party. Ladies, wer im Mini-Rock kommt, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Und Samstag, 13. Juli, die A-Town-Party. Nämlich in Aachen ist Stadtfest. Und im Codex geht's aftermäßig weiter. Ibiza-Gogos, Stilzenläufer und so weiter, das ganze volle Programm. Bacardi, 2 Euro all night long. Codex Club in Aachen. Und dann wäre doch da am Monatsende, 25. bis 27. Juli, die Hard Summer Nights, wie jedes Jahr. Mit Jean Party, Bull Riding, extra Strandgebiet und so weiter. Da gehe ich dann später noch drauf ein. Am Strand, der Arsch ist braun gebrannt und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei, ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Das ist ein heißer Sommer. Wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen dieser CD vertraut machen. Als erstes bitten wir Sie, sich hinzustellen und das Rauchen anzufangen. Bei einem plötzlichen Getränkenotstand fallen Sicherheitsbecher von der Decke, die Sie bitte schnell zum Mund führen und austrinken. Helfen Sie dabei auch Ihren schwächelnden Nachbarn. Sollten Sie ein gut aussehendes Weibchen entdecken, klappen Sie die Kinnlade hoch und stellen Sie alles senkrecht. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug über den Dancefloor. Driving. All Night Young, ha? Immer nach dem ersten Werbenblock bringe ich einen kleinen Mix. Jetzt wollen wir mal schauen, die Mails da. Die Karin hat geschrieben, sie wünscht sich Robin Dicke. Damit möchte ich alle Freunde grüßen, ganz besonders die TKW. Also TKW-Fahrer der HSS. Liebe Grüße, Karina. Dann ist hier eine Mail gekommen vom Stefan. Bitte schreibt immer hin, woher ihr schreibt. Das würde mich nämlich immer interessieren. Er freut sich über die Mashups, Charlie, wie vor 20 Jahren. Haha, ja. Ja, Kuba. Ich glaube, das waren 80er, hä? Hey, das ist der Freitag. Um Längen besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is... Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. It's Friday night. Just a speed, y'all. Touch down and dig deeper. Who says seed? One Lord comes to life. A wonderful life. Just a seed, y'all. Here I go. Out to sea again. The sunshine fills my head. And trees are in the air. Love's in the sky. And in my blue eye. You know. Boogie Nights, ha? Hier mit Jimmy Cliff on Seat. Jimmy Cliff, auch ein Altmeister des Reggae, ha? So wie Peter Tosh und Bob Marley. Heute ist er ziemlich früh dran, ich weiß warum, er regt mich nur auf. Al, reiß dich zusammen hier. Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Das hast du doch. Wie war das jetzt wieder? Du hast eine Geschäftsidee. Ich habe ihn. Ich habe den Werbespot. Welchen? Dazu. Hi, ich bin Dr. Schuh. Der Mann in Sorge um ihre Füße. Ja, wie? Und das ist dein Werbespot für Dr. Schuh? Also, ich weiß nicht. Ich mache einen Telefonberatungsservice auf. Das war toll. Wer anruft, muss $2 zahlen, bloß um mit mir zu reden. Gut, ich weiß, was du denkst. Das wird wieder so eine Art Sexnotruf. Ja. Das ist eine Sache, von der ich was verstehe. So. Schatz, niemand ist so dumm und ruft einen Schuhnotdienst an. Ah ja? Naja, jeder in der Schule hat gesagt, niemand wäre so dumm, die große Rothaarige zu heiraten. Aber einer hat's gemacht, ja, oder nicht? Ja, nämlich du, Al. iRadio. iRadio. Power Station. We're self-important nihilists. Well, according to your marketing, alternative radio. I'm gonna be a motherfucking hustler. You better ask somebody. What a beautiful day. Ja, kleines Freestyle-Spezial, ziemlich neu. Planet Patrol. Oh, Schuhverkäufer, du nervst mich. Was ist denn schon wieder? Wieso willst du wieder selber einen Laden aufmachen? Das geht doch nicht. Ich muss mich aus dem Schuhgeschäft zurückziehen, um dich zu managen. Nein, ich brauche dich nicht. Also auf keinen Fall. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Hit Radio Ohr. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Jeder von uns hört die so gern. Ein Lied. Das ist der Sommer in der Ortenau. Fun, fun, fun, fun in the sun. Fun, fun, fun, fun in the sun. Come on, sing! Fun, fun, fun, fun in the sun. Ladies and gentlemen, I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. We'll have a good time. Yes, a 12-inch. Nachtschwärmer Spezial. Be there for you anytime, it's so fine. Are you with me? Here we go. Don't want no short and thick man. Yes. Don't want no short and thick man. A 12 inch. Tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen. Make up your mind. Get the fuck out of here. Teeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Teeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Don't want no short dick man. We're gonna build things up slowly. Nachtschwimmer, 20 Fingers, John Paul und Peter Fox. Und weil es so schön war, Peter Fox mit Michael Jackson.

Morgen Samstag, Durstlöcher Samstag. Morgen steigt die letzte Durstlöscher-Party vor der Sommerpause. Und da kommen noch richtige Paare, ein paar Brecher. Zum Beispiel Stefano Noferini, Boris Breccia, auf zwei Floors. Codex Club in Aachen. Da sind dabei Gianni Salpingidis, Kilian Hüssam, Modio, Stephen B., Alexander Zirkel, P.A., Ned O'Neill, Dennis Green und DJ Star K. Knistermeister. Knistermeister. Legt er noch Schallplatten auf, oder? Das ist knistert. Okay, alles klar. Kostenloser Shuttle-Service, Einlass ab 18. Der Shuttle-Service vom Bahnhof Aachen zum Codex bis 24 Uhr. Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Dann heute in einer Woche Mini-Rock-Party. Alle Mini-Rock bekommen 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Hey! Und Samstag, 13. Juli, A-Town-Party. Codex Club in Aachen. In Aachen ist Straßenfest. Und im Codex steigt dann die sogenannte After-Party. Ibiza-Gogos. Stelzenläufer. Bacardi 2 Euro all night long. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen! Hallihallo? Hey, was gibt's? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Katzenklo, Katzenklo, wo ist nur ein Katzenklo? Schlimmer kann's ja wohl nicht werden, oder? Wir haben noch gar nicht richtig angefangen hier. Hi. I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. 90er. 90er. Beep!

ganze Ecke. Gut, in Ordnung. Nachschauen wir mal, was denken ein Callgirl, eine Jungfrau und eine Ehefrau beim Sex? Ha? Gut, ich hab's ja. Das Callgirl, na, wenigstens hat er gut bezahlt. Die Jungfrau, hoffentlich werde ich nicht schwanger. Die Ehefrau, die Decke müsste auch mal wieder gestrichen werden. The Dark Side. To wait till dawn. The dark side. Ja, kleines 90er Spezial. Damals nannte man das Techno. Aha, ja. Das ist der Freitag hier. Stopp! Spaß ist nicht erlaubt! Oh. Stop the music! Oh. Wow, das ist ja mal langweilig. Scheiße, ich bin noch nicht mal halb besoffen. Hey, DJ! Was korrekt und Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! How low can you go? Ihr müden Säcke! Blitzer wird gemeldet, B33 alt, Wolfach Richtung Hausach, Höhe Frohnau. unsere schöne Zeit. Ja, Mann, der ganz andere Version. Anfang Klass. Perlenspiel. Wir haben Sommer! Sau, was ist? Sonne brennt, ein Frischzapf, den macht im Radio. Da macht's erst dann Spaß. Juhu! I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just say that's okay. Hey, baby, do what you please. I have the stuff that you want. I am the big man you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning. Geiler, Nacht Schwimmer, Island Car, Will I Am und noch viele mehr. Und die Bandys sind wieder aktiv, auch im Sommer noch mehr. Und unsere Sommertradition ist zuzusehen, wie Al durch seine Hosen schwitzt. Und dann erfasst mich erst der Horror, weil mir dämmert, sie ist zu Hause. Na, Al, also. Er versucht, Schuhe zu verkaufen. Er versucht, seine Frau zu befriedigen. Und nichts davon klappt. Ja, das wissen wir. Hello, baby. 40 Grad im Schatten. Plötzlich dieses magische Leuchten. Radio. Das ist ein heißer Sommer. Super Hard to Pack. Now to Be Nature, Miss Elliot und noch ein paar andere. Studio at hitradio-ohr.de, das ist die heiße Mailadresse hier im Studio. Und wenn ihr mich besuchen wollt bei Facebook nach Schwärmer, bitte gebt ein Charlie 2000. Ein Wort in Buchstaben. Es gibt auch eine Fanseite bei Facebook, die dann folgendermaßen Charlie und 2000 in Zahlen und Fan gleich hinten dran. Okay, wir ziehen uns kurz zurück in die Werbung. You're listening to Radio. In fundamental social upheaval. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Auch gleich. Nach dem Werbeblock. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker.

Muss ich mal lachen, wenn ich das lese. Ein kostenloser Shuttle-Service vom Bahnhof Aachen zum Codex bis 24 Uhr. Einlass ab 18. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche. Freitag, 12. Juli, Mini-Rock-Party. Mini-Rock-Sommerparty, 10 Euro Freiverzehr. Wer mit Mini-Rock kommt, Männlein oder Weiblein? Samstag, 13. Juli, A-Town-Party. Straßenfest in Aachen und im Codex steigt die After dann. Ibiza-Gogos, Stelzenläufer und alles Mögliche für Action. Bacardi 2 Euro all night long. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Hot summer nights. DJ Rock Out. Rock Out. Marquis Don. You raise a fox. Massina. Get yourself involved in the area. Mix up. Hear this. Ja, diese Song wurde extra kreiert für die Hot Summer Nights, die immer jedes Jahr Ende Juli stattfinden im Codex. Auch früher im Charlie's, im Check-In damals. Und da gibt's einiges wieder. Sommerstrand mit Sand. Bullriding, Schaumparty. Schaut auf die Codex-Seite codex-club.de. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. 25. bis 27. Juli. Die Schaumparty ist auf einem Extra-Floor. You know what I'm saying? Like this. Is in ladies, heiß und wild. If he's whiskey, Schweiß und Gin. DJ Rockhound bringt die Heat. Hot Summer Nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Und hier geht mehr als Orangensaft. Und diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe, komm und sing es nach. Wie kommt der hierher? Seine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch. Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil. Miss you. Wir haben 21 Uhr. Hier ist das Warm-up fürs Wochenende. Al, komm, mach eine Ankündigung da, dass was abgeht. Hey, was ist denn hier los? Du sollst ankündigen, mich ankündigen. Charlie, 5000. Also ehrlich. The angel from my nightmare, the shadow in the background of the moor, the unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends. Schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action immer freitags. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin pur. Na, wer hat's rausgehört? Stevie B, ja. Wieder eine neue Abmischung. Stevie B, der Altmeister des Freestyle, klar. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Wo? Wo? Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Freitagabend. Die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei magischer Erfrischung. Jeden Freitag. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten, Erl, oder? Hä? Ein Schuhverkäufer, den Hufschmied des 20. Jahrhunderts. Den Hufschmied des 20. Jahrhunderts. Genau so ist es. Erl, komm, mach mal ein bisschen Werbung für mich. Hey, du da, wieso hast du mich nicht als Freund bestätigt? Und schon habe ich Halluzinationen. Hilfe und Support. Möchten Sie das Programm starten? Jawohl!

This is Radio Z. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next door? Everybody salsa. You see before. Crazy, ich hol dir mit meinem Traktor ab. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Heiße, heiße, heiße, nette, ich falle hoch. Mann, das ist ja der Wahnsinn. Your body is swing. Cool, yeah. She's got a look. Commodores. On the rock set. Okay. Ey, Kalle, ist deine Frau durch die Schlammpackung schöner geworden? Anfangs ja. Aber dann begann das Zeug abzubröckeln. Just got a look. Okay, einen habe ich noch. Eine etwas sehr dicke Frau geht zur ersten Untersuchung zum Frauenarzt. Dieser erklärt ihr den Stuhl und wie sie sich darauf zu setzen hat. Und die Beine da in die Ding reinlegen da. Die Frau steigt mühsam auf den Stuhl und spreizt schön die Beine. Der Arzt dreht sich zu ihr um und schaut sie eine Weile an. So, liebe Frau, sagt er, und nun furzen Sie mal. Sie, ja, gehört das zur Behandlung? Nein, das gehört zur Orientierung. Just gotta look. Ja, danke. Schön, so schön. Nee, das ist das schön. Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Tonight, I did you, girl, it's falling in love again. Yeah, baby, tonight, I did you, girl, it's falling in love again.

Einlaufen, 20 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr, 10 Euro Freiverzehr. Für alle Ladies bis 1 Uhr, 5 Euro. Tja, da muss man Lady sein, ha? Meine Herren. Die Männer werden immer mehr benachteiligt. Das ist aber wirklich wahr. Okay. Freitags ist Codex-Tag. Morgen, Samstag, ist aber Durstlöscher-Tag. Durstlöscher. Letzte Veranstaltung vor der Sommerpause mit Überheimern Stefano Noferini. Codex Club in Aachen. Boris Bretscher. Auf zwei Floors, nonstop, ab 22 Uhr. Gianni Salvingittis, Gillian Hüsser, Modi Yo, Stephen B., Alexander Zirkel, P.A., Ned O'Neill, Dennis Green und DJ Knistermeister. Wer mit dem Zug kommt, mit der Bahn, kostenloser Shuttle-Service vom Bahnhof zum Codex bis 24 Uhr. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche, Freitag, 12. Juli, die Mini-Rock-Party. Die Sommer-Mini-Rock-Party. Alle im Mini-Rock bekommen 10 Euro Freiverzehr. Und es sind auch schon Männer im Mini-Rock gekommen. Da guckt schon keiner mehr hin. Ja! Und Samstag, 13. A-Town-Party. Straßenfest-Party. In Aachen in der City ist Straßenfest. Und im Codex findet sozusagen die After statt. Ibiza-Gogos, Stelzenläufer, jede Menge Action, Bacardi, 2 Euro all night long. Codex Club in Aachen. Wow! Wow! Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Wow! Hey, team, back again. Check it to wreck it. Let's begin. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. 90er. If I wake up in World War III, Verschnitt. So, Nachtschwärmer, ich darf nur kurz darauf hinweisen, dass der liebe Charlie auch mal wieder unterwegs ist. Und zwar, ja, ist ein bisschen weit weg von hier, von Offenburg, in Rheinstetten steigt eine U40 E50 Party mit Charlie 2000. beim MSC Typhoon, das ist ein Motorball-Club, beim Stadion, Sommerfest, also Open Air und Indoor, beides. Also, Ü40-50, Ladies aber Ü30. Ja, dass die alten Kerle mal ein paar Röcke sehen. Eintritt frei übrigens. Dafür könnte man auch ein bisschen Weg auf sich nehmen, weil da kommen wirklich nur 70er, 60er. Also da muss ich mich zusammenreißen. Da bringe ich nur 60er, 70er, ein paar 80er und ein paar neuere Gassenhauer vielleicht. Aber hauptsächlich 60er, 70er. Und zur Demonstration werde ich in den nächsten 2-3 Wochen mal ein kleiner 70er-Mix bringen. Ich habe es mitbekommen, in dieser Sendung laufen fast nur Mashups. 98% Mashups, das heißt, veränderte Songs mit anderen zusammen. Unterschied, Remixe sind Originalsongs, die verändert wurden, aber keine anderen Zutaten drin. Aber Mashups können bestehen aus verschiedenen Songs. Aber es müssen mindestens 2 sein. Da habe ich jetzt ein Beispiel, ein ganz krasses Nachtdrama. 2 Beispiele hintereinander. Und dass es authentisch ist, wird hier der Dieter Tomasek noch eine Ansage dann machen. Alles klar? Seid ihr bereit? Ja. Hier ist der Bär los. Von kosmischem Ausmaß. Friday, Dance Party. Radio. Action Pack. Freitagsabends. Freihaus. von 0 auf 2. Krawall und Remi Demi, ja, und Tony Holiday, ein Schlagermensch aus den 70ern, ne? Das ist der Wahnsinn. Ladies and Gentlemen, Hit Radio. Lauren! ja. Y'all know me, cause I walk with a limp like an old school pimp or real OG. I'm rocking Vans, I'm in the sand. I got a Red Bull and vodka up in my hand. Hey, you looking kinda cute in that polka dot bikini, girl. Hey, this what I'm gonna do. Take off that polka dot bikini, girl. On the beach. Wie geht's euch nach Schwimmen? Ja, hier wäre noch ein Blitzer dazugekommen auf der B462. Rastatt Richtung Gaggenau, Höhe Bischweier. Ein Blitzer in beiden Richtungen. Dankeschön an den Christian. Und B33, die alte B33, Wolfach Richtung Hausach, Höhe Frohnau. Let's drink it. Ah, Sex on the Beach. Oh yeah, let's drink it. Al, was gibt's? Ich bin ja froh, dass ich ja keine Nachrichten in der Sendung habe. Sonst würde ich ja gar nicht rumkommen. Ja? Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Was für Nachrichten? Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Ach, jetzt bin ich aus. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ja. Und das Tittenmagazin. Ja, das glaube ich. Meine. Der Staat müsste uns unbedingt unterstützen. Ich meine, wenn der nicht behindert ist, wer dann? Ja, wer dann? Oh, Mann. Sau, was ist? Zorn brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio, da macht's erst dann Spaß. Yeah. Yeah. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, bro, I got the stuff, yeah. Girl, look at that body. I work out. Girl,

to the grindstone. Cause I'm black to the bone. Try to hit me with a diss on your own. On the microphone, you can't stay at home. Die doofe Witze-Ecke. The front smack from your dome. Jetzt sage ich Hallo Blondies. Ja, genau. Ah, die Blondies sind mal wieder dran. Was macht eine Blondine, wenn sie ihre Hände an die Ohren presst? Sie versucht krampfhaft einen Gedanken zu behalten. Ja. Naja, hat sie nicht in den Haaren hergezogen. Warum wechseln die Blondinen die Windeln ihres Kindes nur jeden Monat? Ja, weil da auf der Packung steht, bis 20 Pfund. Oh nein. Einen haben wir noch zum Abschluss. Ja? Ein blondes Busensternchen zum anderen. Hey, ich war gestern zu Probeaufnahmen in Hollywood. Muss den ganzen Tag reiten. Und hast die Rolle bekommen? Ich nicht, aber das Pferd. Das sagt alles, hä? Das sagt doch wirklich alles. Aber es ist alles nur Spaß. Blondes Haar. Blondes Haar. Ja. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Voll abgefahren. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. Our whole universe was in a hot dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began. The autotrophs began to drool Neanderthals, developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Es ist mal wieder Zeit, das kleine Kind in euch rauszulassen. Wir wollen richtig mit euch Party machen. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von mir. Denkst du vielleicht grad an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99? Und dass sowas von sowas kommt. Ich will euch alle sehen! Ich hänge Kies an der Bude und hab Drinks bestellt. Sonne ballert auf den Kopf und ich fühl mich wie der King der Welt. Sau cool, doch ich schwitz wie ein Schwein. Alles voller Dreck, den will Männer am Hitze frei. Auf dem Amt können die Atzen im Schatten warten. Holen sich Hartz IV in Bermudas und Badelatschen. Jeder sucht im Park vergeblich nach freien Ecken. Zwischen Kippenstummeln und stinkenden Plastiksäcken. Es gibt nur noch warmes Pilz. Der Asphalt auf der Straße schmilzt. Alle Leute werden gar gegrillt. Und morgen früh schreibt die Bild. Endlich Sommer in meinem Kiez. Alle am See auf einmal lieb. Überall fließt der Schweiß, ich sterbe gleich. So schmeckt der Sommer. Meine Haut ist verbrannt, ich bin trotzdem entspannt und chill am Strand. So schmeckt der Sommer. Bei dem Smoke und dem Lied wird man schnell aggressiv, nichts mehr mit Pio. So schmeckt der Sommer. Feuchte Tuch auf dem Kopf, ich werd sonst noch bekloppt vom Glückssicher. So schmeckt der Sommer. Ja, ich bin übergeschnappt, mach den Körper vom Dach ins Tiefkühlfach.

Mit Hitradio Ohr Meeresrauschen ab in die Sommerverlängerung nach Pietra Ligure an der italienischen Riviera. Genießen Sie Sonne, Strand und Meer vom 20. bis zum 22. September. Fahrt im Cimbus Komfort Reisebus, Hotelübernachtungen, Partys und jede Menge Überraschungen. Ab 149 Euro inklusive Halbpension. Mit Hitradio Ohr Meeresrauschen nochmal Sonne tanken in Pietra Ligure. Achtung, Wagen Nummer 12 biegt in die Boxengasse ein. Das Auto läuft klasse, das Fahrwerk ist fantastisch. Jetzt noch neue Räder drauf, los! Go! Bliss Autosport, Ihr kompetenter Partner in Sachen Individualtuning sowie Vertrauenswerkstatt für allgemeine Reparaturen und besten Service rund um Ihr Fahrzeug. Bliss Autosport in La Mietersheim, Breisgaustraße 15-2. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete. Heute, Freitag, ist Codex-Tag. Just another Ladies Night. Für alle Ladies bis 23 Uhr. Und da habt ihr nicht mehr viel Zeit, Ladies. 20 Euro Freiverzehr. Für alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Und wer noch später dran ist, Ladies bis 1 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Das ist der Wahnsinn. Von nach mir geschaltet ihr um, da kommt das Programm direkt aus dem Codex. Morgen Samstag. Durstlöscher. Nochmal. Durstlöscher. Letzte Durstlöscher vor der Sommerpause. Stefano Noferini, ein Super Act, und Boris Breccia. Breccia, der hat das gesprochen. We are the crowd. Und noch 7, 8 andere DJs, die habe ich schon ein paar Mal vorgelesen. Kostenloser Shuttle-Service vom Bahnhof. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Ja, ja, ja. Vom Bahnhof bis 24 Uhr, vom Bahnhof Aachen. Heute in einer Woche, Freitag 12. Minirock, Sommer Minirock Party. Alle Minirock, 10 Euro, Pfeifenzer bis 24 Uhr. Yeah. Und Samstag, 13. Juli, E-Town Party, Straßenfest Party. Aachen ist Straßenfest und im Codex steigt dann die After. Ibiza Gogo, Stelzenläufer, Riesen nebenbei Programm. Codex Club in Aachen. Wow! Bacardi 2 Euro all night long. Und nicht vergessen, Ende Juli, 25. bis 27. die Hard Summer Nights. Hard Summer Nights. Bullriding, Schaumparty, Sandstrand, alles vorhanden. 25. bis 27. Juli. Da bin ich vorher unterbrochen worden. Also am 27. bin ich selber für eine Ü40, Ü50 Party in Rheinstetten-Mörsch. Das ist kurz hinter Rastatt. Beim MSC Typhoon. Geht auf meine Seite charlie2000.de, da seht ihr den Flyer. Eintritt frei. Eine Woche später bin ich im A65 in Kandel. Zusammen mit DJ Luigi, das war mal mein Lehrling. Eine Ü30 Party. Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Connection complete. Full empowerment. Give me something to dance, dance. Cool. Nichts für Weicheier. I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Moving, doing it, you know. Can I count it off? It's the final countdown. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Wait a minute. Let's go. Turn on the lights, we gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? So, Nachschwimmer, das war's dann langsam. Oh shit, mein Gott. Allen ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag, würde ich sagen. Ella, mit dir rechne ich nachher noch ab. Du warst heute ziemlich frech. Sieh mich an. Du siehst meine Frau, meine Kinder und du sagst zu dir, da ist ein Mann, der fürchtet sich vor gar nichts. Ja, die Ansprüche sind nicht sehr hoch an dich, das weiß ich. Ich verkaufe ja auch Damenschuhe. Ja. Was geht hier vor sich? Where's the beat? Hast du irgendwas genommen, hä? Hey DJ, give me a fat beat! Das war's mit Charlie 2000. Dankeschön. Und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Fabian Schaffer. Nach dem Umsturz tobt der Machtkampf. Die Lage in Ägypten bleibt angespannt. Anhänger und Gegner des abgesetzten Präsidenten Morsi lieferten sich im Zentrum von Kairo Straßenschlachten. Zuvor hatten Zehntausende im ganzen Land gegen die Absetzung von Morsi demonstriert. Bei Zusammenstößen kamen nach offiziellen Angaben 6 Menschen ums Leben. Der Bundesrat verabschiedet sich in die Sommerpause. Zuvor brachte die Länderkammer noch ein Mammutprogramm hinter sich. Fast 90 Punkte wurden abgearbeitet, mehrere Dutzend Gesetze und Verordnungen abgesegnet. So ist etwa die Reform des Punktesystems für Verkehrssünder beschlossene Sache. Neben Sanikasten und Warndreieck muss künftig auch im Pkw noch eine Warnweste liegen. Bisher gab es die Warnwestenpflicht nur für gewerblich genutzte Autos, also zum Beispiel für Lieferwagen. Wer in eine andere Stadt umzieht, darf bald in ganz Deutschland sein Nummernschild behalten. Das geht bisher nur in einigen Bundesländern. Weitere Beschlüsse des Bundesrats, Homo-Ehe und traditionelle Ehe werden steuerlich gleichgestellt. Wer bei seiner Krankenkasse mit den Beiträgen im Rückstand ist, muss keine Wucherzinsen mehr bezahlen. Der 8 Milliarden Euro Hilfsfonds für die Opfer des Hochwassers kann starten und nach einem geeigneten Lager für den deutschen Atommüll wird jetzt bundesweit gesucht. Aus Berlin, Manja Borchert. Papst Franziskus hat seine erste Enzyklika veröffentlicht und die Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. Beschlossen. Die historische Enzyklika Lumen Fidei, zu Deutsch Licht des Glaubens, ist ein